herzlich willkommen zum Antcast Episode 619. Breiter ist breiter. Yay. Ja, genau. Breiter ist breiter manchmal einfach nur, ne? Genau. Und jetzt geht's wieder los. Nach dem Vorstellen von Android 12L auf Tablets und so weiter und so weiter. Glaubt man es denn, Google, dass sie jetzt endlich das Android-Tablet, dass sie die Android-Tablet-Apps jetzt endlich optimieren? Ich habe mich dann erstmal so zurückgelehnt und habe gedacht, okay, also Moment mal. Google optimiert die Apps. Also wenn die Apps optimieren, dann nur die Apps von ihnen selbst, von den Google-Apps. Und dann gucke ich mir so am Computer halt Programme an. Ja, ich starte hier mal den Emacs, ne, so. Ja, Emacs, wunderbar. Klasse. Und dann sehe ich, ja, ein Window poppt auf, ungefähr so ein Viertel vom Screen groß, ne. Ja, schön. So, dann mache ich jetzt mal was, ne. Ich vergrößere das mal. So, Fullscreen. Und was ist jetzt passiert? Ich habe jetzt ein breiteres Window und ich kann jetzt längere Textzeilen eingeben. Gut. Passiert das bei einer App auf Android? Dann ist das Gejammer groß. Ja toll, jetzt ist einfach nur, wurde die App größer gemacht und ja was, das bringt doch nichts. Manchmal frage ich mich schon, ob man irgendwie hier in einem Paralleluniversum unterwegs ist bei diesen verschiedenen Systemen als manchmal. Ich weiß es nicht genau, aber es ist schon fraglich, was wollen denn die Leute, die sagen, ja hoffentlich wird es endlich mal optimiert. Eigentlich wollen die Leute eine ganz neue App haben, offenbar. Ja, also mehr Platz reicht dann nicht. Ne? Eine neue App haben. Ja, aber was soll denn da drauf sein? Ja, also es kommt natürlich auf die Anwendung an. Das wollte ich damit natürlich mal anschaulich machen, ganz klar. Manchmal ist es einfach und oft ist es einfach gut so und genau das, was man so will, ja, dass die Apps nämlich breiter zum Beispiel angezeigt werden, auch größer manchmal einfach nur. Skalieren heißt das Zauberwort, ja. Denn man glaubt's nicht, manchmal holen sich die Leute einen großen Monitor an ihren Computern, damit es auch, damit auch mehr zu sehen ist bei gleicher Auflösung. So sieht's aus. Ja, also Full HD Monitor, ja, die gibt's in 19 Zoll, die gibt's aber auch in 30 Zoll. Und ja, man kann skalieren, ja, und das wird auch oft gemacht und dann ist einfach die Schrift zum Beispiel größer, die Schaltflächen größer, ja. Natürlich, klar, Computer-User sind ja sehr verwöhnt, dann kann man auch einstellen, dass zum Beispiel alles verkleinert wird, damit es ja nicht größer ist als bei einem kleinen Monitor. Aber dann hat man eben ja auch genau das, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, nämlich mehr Platz zum Beispiel in der Textzeile. Aber egal, was die Android-Apps machen, den Anwendern ist es offenbar nicht gut genug. Ich habe eine ganz einfache Antwort darauf, warum das so ist, warum die Leute nicht zufrieden sind damit. Weil sie den Handyscreen gewohnt sind. Und wenn eine App dann von dem Handyscreen auf das Tablet kommt, dann sieht es anders aus, seltsam, ja. Und das können die Leute nicht verarbeiten, offenbar. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass bestimmte Apps, ja, dann zum Beispiel auch mehr machen können. Also beispielsweise, wenn ich hier ein E-Mail-Programm habe, klar, dann muss nicht der komplette Bildschirm mit einer Liste gefüllt sein, die normalerweise auch auf das Hochkant-Display vom Handy passt. Ja. Genauso, wenn man das Handy dann von Porträtmodus in Landscape dreht, dann muss auch nicht der gesamte Bildschirm dasselbe beinhalten, was vorher der Porträtmodus beinhaltet und sonst nichts. Muss nicht, kann aber. Ja. So, und wenn man dann richtig großen Screen hat, dann kann natürlich auch diese Mail-App beispielsweise dann links Ordner einblenden, ja, dann hier in der Mitte dann die Nachricht und was weiß ich noch, vielleicht noch rechts noch weiter Informationen zur App, zur Mail, ja, geht alles. Wunderbar. Da macht es auch Sinn. Wo macht es keinen Sinn? Zum Beispiel bei einer Chat-App. Ja, was will man denn da anders da zeigen? Vollkommen sinnlos, da kann man nichts anderes machen und deswegen wird der Bildschirm auch dort dann eben ausgenutzt werden mit den Nachrichten, die eben anzuschauen sind im Smartphone-Screen. So sieht das aus. Ja. Es ist ein Thema, was mich eigentlich schon immer ärgert, und zwar nicht, dass die Apps nicht angepasst sind, sondern dass die Leute immer Sachen fordern, die unlogisch sind. Ja, unlogisch sind. Wenn man spezielle Tablet-Apps hat, ist es ja wunderbar. Aber es sollen ja eben nicht nur die Tablet-Apps drauflaufen, sondern auch die Apps, die beispielsweise auf den Smartphones laufen. Das ist ziemlich wichtig. Also niemand würde sich ein Tablet kaufen, wenn dort nicht dieselben Apps laufen würden wie auf einem Smartphone. Ja. So, und jetzt fordert man von Google quasi das Unmögliche, die sollen die Apps anpassen. Also Google hat ja schon ziemlich lange Designrichtlinien, wo ganz klar daraus hervorgeht, was man machen soll, wie man beispielsweise Apps programmieren soll. Aber das Problem ist, diese Apps werden nicht von Google programmiert, sondern die Apps werden von anderen Leuten programmiert. Ja, aber das sind natürlich die Google-Apps. Von denen gibt es aber auch keine großen Probleme, würde ich sagen, was die Nutzung mit Tablets anbetrifft. Und deswegen muss der Entwickler das auch berücksichtigen. Und dann ist die Frage, findet der Entwickler das richtig oder nicht? Und was für eine App ist das? Ja. So. Und da kann Google eigentlich nicht so viel machen. Das Einzige, was Google machen kann, ist die Vorgaben empfehlen. Ja. Und deswegen gibt es ja dann auch hier so eine Rubrik, wo eben da gezeigt wird, Tablet-Apps, ja. Und dort sollten dann die Apps sein, die eben speziell für Tablets optimiert sind. Ja, und das funktioniert. Wunderbar. Und andere Apps könnten variabel programmiert werden, wenn die Entwickler das für richtig halten. Bei einigen Apps würde das sogar durchaus Sinn machen. Und bei anderen Apps wird es keinen Sinn machen, die variabel zu programmieren, weil sie nicht variabel sein müssen. Ganz einfach. Also, das ist ein Thema, ihr merkt schon, eigentlich trete ich schon wieder auf der Stelle. Warum? Weil ich könnte das Ganze abhaken mit, muss Google ein Betriebssystem optimieren, damit Apps auch auf Tablet-Größe funktionieren? Nein. Nein, schlicht und ergreifend nein. Die Entwickler müssen ihre Apps so programmieren. Die Funktionen sind vorhanden und zwar schon seit etlichen Android-Ausgaben, damit meine ich nicht erst seit Android 10 oder so, sondern schon seit Android 6. Ich glaube sogar schon seit Android 4 wird eindringlich von Google gesagt, Leute, programmiert die Apps variabel, weil es unterschiedliche Bildschirmgrößen gibt. So. Und sollte man jetzt sagen, ja gut, wenn die Entwickler das nicht machen und Google kann es nicht machen, ja, dann sind Android-Tablets Mist. Nö, warum? Es gibt einen guten Grund, warum man zum Beispiel ein Tablet nutzt, statt einem Smartphone. Das nennt sich Größe der Anzeige. Also manchmal kann ich einfach so nicht mehr nachvollziehen. Natürlich ist es gut, wenn etwas auch mal größer angezeigt wird. Ich meine, es gibt ja auch überhaupt keine Leute mit irgendwelchen Sehproblemen. Nein, das gibt's nicht. Stattdessen müsste dann wieder eine App, wird dann quasi so gemacht, ja, dass sie eben nicht größer wird auf dem Tablet, sondern noch irgendwas anders reingebaut wird, ja, so, und dann müssen die Leute, die eben schlecht sehen, wieder zoomen und scrollen und hin und her. Nein, ja, warum denn? Ja, eine App hat eine bestimmte Aufgabe und wird die Aufgabe erfüllt, ist es in Ordnung, und dann ist es doch wurscht, ob das jetzt größer ist oder irgendwie, man kann ja nichts anderes dazu machen, wenn es keinen Sinn ergibt. Ja. Stattdessen könnte man vielleicht als Nutzer mal auf die Idee kommen, etwas zu nutzen, was ebenfalls schon sehr lange in verschiedenen Android-Systemen integriert ist, nämlich der Split-Screen. Jetzt auf einmal, dämmert es vielleicht mal. Zwei Apps nebeneinander. Kann man machen seit Ewigkeiten auf Android. Warum wird's nicht gemacht? Keine Ahnung. Ja. Stattdessen wird immer wieder etwas gefordert. Seht ihr, ich habe zum Beispiel jetzt hier, links habe ich ein Viertel vom Screen ist Emacs und drei Viertel vom Screen ist der Browser. Somit kann ich hin und her, also hier ist beide Sachen im Auge behalten, ja, hin und her switchen, ohne dass jetzt ein Window wieder in den Hintergrund kommt, ne? Und so weiter. Und das ist wunderbar. So ist es in Ordnung. Ja, soll jetzt hier Firefox irgendwas machen, damit es, weil ich hab ja hier einen großen Bildschirm, soll da jetzt noch alles Mögliche eingeblendet werden, so dass es mir eben nicht mehr möglich ist, drei Viertel nur den Firefox zu benutzen und ein Viertel den Emacs? Oder soll Emacs jetzt irgendwie noch weitere Tabs oder Sidebars oder so einfügen, sinnlose, weil ich das auf einem 25 Zoll Screen benutze? Das würde mir nichts bringen. Ganz im Gegenteil wäre das. Dann könnte ich nämlich das so hier in meinem Setup so gar nicht mehr nutzen, weil dann zu wenig vom Emacs zu sehen wäre oder vom Firefox, ja, und damit wäre eben das Ganze sinnlos. Stattdessen, nein, ich möchte das nicht anders haben, stattdessen bestimme ich selbst, was ich mit dem Platz auf dem Bildschirm mache. Und das geht bei Android schon seit Ewigkeiten. Übrigens nicht nur auf dem Tablet, sondern auch auf einem ganz normalen Smartphone. Ja, für die Leute, die immer gesagt haben, ne, oh, über 6 Zoll Screen ist doch viel zu groß, so kann man da gar nichts mit anfangen, warum soll das alles immer so groß sein? Ne, ich meine, mittlerweile werden sie es nicht mehr fragen, weil man hat sich ja dran gewöhnt und man weiß ja, dass ein Smartphone eigentlich nicht mehr zum Telefonieren ist, ja, nee, meine ich jetzt ganz ernst, ja, sondern für tausende von anderen Sachen, die man damit machen kann, und bei den meisten anderen Sachen ist es gut, wenn man ein großes Display hat, ja, gut. So, aber wenn man dann doch mal sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Liste, mein Gott, ich habe hier eine Liste voll Dinge, zum Beispiel hier so ein Chatverlauf, ne, und ach ja, was da alles steht, das ist ja uninteressant, ich möchte noch hier meine Wetter-App noch eingeblendet haben oder meine Health-App ständig, ne, und ja, und dann macht man das eben. Split-Screen, zack, oben, dann die Chatliste, unten dann Health und wunderbar, das war's dann eben, ne, so, wunderbar. Aber das muss ich selbst machen als Anwender, das macht Android zum Glück nicht selbst, dann würde ich durchdrehen. Ja, und auf dem Tablet macht das natürlich noch mehr Sinn, ja. Und wenn dann natürlich hier Google das so weit verbessert, dass man eben hier das einfacher machen kann, es wird ja für Android 12L hier wohl so sein, dass man sogar fensterähnliche Operationen durchführen kann. Ja, so wie man das vor einem Computerbildschirm gewohnt ist, ja. Das wäre dann schon mal eine ganz gute Geschichte, ja. Aber insgesamt gesehen, ich sehe keinen Handlungsbedarf bei Google an, darüber hinausgehend, was die jetzt bei Android 12L gemacht haben, eben das Betriebssystem selbst nochmal etwas zu optimieren für die großen Screens. Aber ansonsten die Apps, das ist Aufgabe der Entwickler und bei einigen Apps wird es sinnvoll sein, bei den allermeisten Apps wird es aber nicht sinnvoll sein. Und wer dann sagt, nein, ich will hier keine App haben, die jetzt mit wenigen Funktionen den ganzen Screen belegt, dann gibt es eben diese Split-Screen-Funktion und schon funktioniert das. Ich wette mit euch, dass noch nicht mal 10% von den Menschen, die ein Smartphone haben, überhaupt wissen, wie man den Split-Screen-Modus aktivieren kann. Ja, und nicht die Smartphone haben, die ein Tablet haben. Ich weiß nicht. Ja. Xiaomi MiPad 5, ich weiß nicht, was man da noch verbessern soll von dem System her, was jetzt das mit dem Screen betrifft. Ja, Splitscreen starten und dann hat man eben wieder kleinere Apps, wenn einem das gefällt. Ja, dafür mehrere zusammen auf dem Screen. Das ist manchmal auch sehr praktisch. Gut, also das Thema, das wird mich noch ärgern, denke ich, weil es wird in der nächsten Zeit immer weiter breit getreten werden und ich kann euch jetzt schon mal prophezeien, die Leute bzw. die Tech-Presse wird nicht zufrieden sein mit den Optimierungen, die Google macht. Hundertprozentig nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dann sollen die halt mal gucken, wie es Apple auf dem iPad macht. Die schaffen es ja. Nö. Genau dasselbe. Ganz genau dasselbe. Nur, dass dort die Entwickler öfters mal überlegen, hoppla, was passiert denn eigentlich mit meiner App, wenn die jetzt auf einem iPad aufgerufen wird? Hm? Also, Entwickler, go. Aber Handlungsbedarf von Google her sehe ich da nicht. Yo, Android-Verbreitung. Ne? Android 12L, habe ich eben schon gesagt. Das ist vielleicht auch ein Problem. Wenn Android 12L jetzt rauskäme, wie sieht denn da die Verbreitung aus? Welche Firmen upgraden ihr Tablet denn dann von Android 10, 11, oder auch sogar schon von 12 auf 12L? Das ist die bange Frage. Ne? Android 11 ist jetzt die meistgenutzte Version. Ja, Android 11. Es ist schon mal eine Verbesserung. Es gab schon Schlimmeres. Ja. Aber ihr müsst euch mal so vorstellen, ja, dass bis zu diesem Datum ältere Android-Versionen tatsächlich geführt haben. Ne? Und jetzt hat aber endlich Android 11 Mehrheit von den Geräten an sich gerissen, von den aktiv genutzten Geräten natürlich. Und damit wird auf 35% hochgetrieben. Nein, halt, Moment, Entschuldigung, auf 28,3%. API Level 30 ist nämlich sowohl Android 12 als auch Android 11. Android 11 28,3% davon und nur 6,7% sind bei Android 12. Das ist traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Ich habe es schon mal angedeutet, Android 12 bei weitem nicht so angenommen von den Firmen wohlgemerkt. Die Nutzer können da ja gar nichts dafür. Nicht, dass die Nutzer hingehen und sagen, ja, nee, ich mag kein Android 12, ich möchte Android 11 haben. Das kommt so gut wie nie vor, dass sowas passiert. Dafür verantwortlich sind eben die Firmen, die ihre Geräte mit dem einen oder anderen Betriebssystem oder Betriebssystemversion dann eben ausliefern. Das ist ja das Problem, warum die Leute eben dann Android 11 zum Beispiel haben, statt Android 12. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht eben durch die Designänderungen. Keine Ahnung. Aber vielleicht sehen auch die Firmen bei 12, von 11 auf 12 nicht genügend Verbesserungen, oder es gibt wieder Rechteverwaltungsprobleme. Das könnte durchaus ein Thema sein. Es war auch in der Vergangenheit schon mal ein Thema, denn so können etliche auch eigene Apps von diesen Firmen möglicherweise gar nicht mehr so funktionieren, wie das vorgesehen war. Und dann zieht man natürlich erstmal davon ab. Und ich meine, wir sind jetzt schon wieder Developer Preview Version 13. Es steht eigentlich fest, jedes Jahr kommt ein neues Android auf den Markt. Und das heißt, Android 13 wird schon in wenigen Monaten erscheinen. In wenigen Monaten. Wir sind jetzt bei 6,7%, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll dazu. Ich finde das ziemlich schäbig von den Firmen, was die machen, wie langsam die da das Ganze auch angehen. Und ich habe aber auch keine Lösung, weil das nämlich generell eigentlich schon seit Android existiert, ist das immer wieder ein Problem. Ja, ich glaube, das am schnellsten angenommene war, glaube ich, Jelly Bean oder sowas, ja, 4.2, da ging es, glaube ich, am häufigsten ab, dicht gefolgt von KitKat, also 4.4, ja, aber dann, das war's dann auch schon, ja. Wie auch immer, jedenfalls, so sieht es jetzt momentan aus, und bis mir auf Android 13 kommen, das wird noch dauern bei den Herstellern. Ja, das ist schon frustrierend manchmal. Ich bin ja auch gerade etwas sauer auf OnePlus, ja, nachdem sie jetzt die Beta, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar die Stable Version von Android 12 auf das alte OnePlus Nord gebracht haben, statt auf das neue. Also auf das zweitneue. Da habe ich nämlich später auch noch eine interessante Nachricht. Innerhalb von Rekordzeit wurde das Nord 2 eigentlich schon wieder abgelöst. Jetzt ist eben das 2T. Das Neuere, und ja, das schmeckt mir erstmal gar nicht, aber wie gesagt, da komme ich später nochmal dazu. So, schlechte Nachrichten. Die Google Pixel Watch, wie ich schon erwähnt habe, hat einen Uralt-Chip drin. 4 Jahre alt ist der Exynos-Prozessor, der dort arbeitet in dieser Uhr. Das ist wirklich auch wieder mal ein Zeichen. Google hat nicht ganz, also ich habe ja gedacht, nach dem Google Pixel 6 hätten sie es kapiert, dass Vorsprung durch Technik wieder eine Sache sein wird oder sein muss bei Google. Dann kam das Google Pixel 6a, die Vorstellung, und dann war eigentlich klar, nee, also mit 6 GB RAM im Jahr 2022, ein Google-Gerät, 6 GB RAM, da war eigentlich schon klar, nee, also Google hat es nicht kapiert und will schon wieder auf Low-Spec-Geräte herumreiten. Es ist unbegreiflich. Ja. Weil da nützt auch nichts, dass ihr einen schnellen Prozessor habt, wenn kein Power mit RAM da hinten dran steht. Und hier bei der Google Pixel Watch, komischerweise wollen sie es da umgedreht machen, denn so wie es aussieht, ist zwar ein uralter Chip drin, aber relativ viel RAM für eine Smartwatch und einen Co-Prozessor. Ja. Und mit dem RAM wollen sie hauptsächlich das wettmachen, was mit dem uralten Chipsatz wieder an Geschwindigkeit eingebüßt wird. Okay, also ne, RAM plus CPU ist gleich Gesamtleistung. Ja, so was ich immer sage. Ja, wenn das Gerät im Storage rumjongliert und nun kein schnelles RAM zur Verfügung habt ausreichend, dann geht die Performance runter und der Prozessor wird übermäßig stark belastet. Ist der Prozessor eine Flasche, geht es dann eben von der Geschwindigkeit her drastisch nach unten. Und deswegen ne, hier also Google Pixel 6a, 6 GB RAM. Ich könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und hier in der Smartwatch der Uralt-Chip. Ja, nur, dass ihr ungefähr so 4 Jahre ist das her und das ist nichts mehr mit so von wegen, naja, das ist ja okay, wenn nicht der schnellste Chip drin ist. RAM ist wichtiger. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ja, also der Prozessor ist, wenn er einigermaßen aktuell ist, nicht ganz so schlimm, Hauptsache genug RAM. Aber das hier, das ist ja schon bitter. Ja, von so alt wie der ist. Also ich weiß auch nicht. Gut, ich meine, was erwartet man von der Smartwatch? Auch das wird ja erstmal noch zu sehen sein, wie die Google Pixel Watch vermarktet wird. Auf jeden Fall läuft ja Wear OS drauf. Das heißt, da wird schon eine Rechenpower gebraucht. Aber wenn genug RAM drin ist, ja, dann ist es durchaus auch vorstellbar, dass die Uhr ganz gut zu benutzen ist. Trotzdem alten Prozessor. Und dann wäre ja alles in Ordnung. Ich denke aber auch, dass die Uhr eben wie die anderen Uhren hauptsächlich so vermarktet werden, dass eben ein paar Kernfunktionen herausgehoben wird. Ja, es wird bestimmt Navigation sein. Das werden die Gesundheitsfunktionen sein, die Health-Features, ja, Herzfrequenz und so weiter und Fitnessmessungen und so. Ja, und das war's. Ja, und vielleicht noch Nachrichten beantworten. Die drei Sachen werden im Fokus stehen und dafür wird wahrscheinlich der Prozessor auch ausreichend sein, wenn genug Speicher vorhanden ist. Ja. Wer hier jetzt denkt, der kann hier super Android-Apps drauf laufen lassen und unter diesem Wear OS mit diesem Prozessor, der wird herb enttäuscht werden. Aber ich glaube, dafür ist die Uhr auch gar nicht gedacht. Deswegen, ja. Also bei der Pixel Watch würde ich abwarten, beim Pixel 6a würde ich nicht abwarten. Das würde ich definitiv nicht kaufen, wenn dann das 6 oder 6 Pro ja, mit entsprechend RAM-Ausbau, denn sonst wird man damit nicht glücklich in den nächsten paar Jahren. Und ich meine, ich habe es ja schon erwähnt, ja, 5 Jahre garantiert Sicherheitsupdates. Aber beim Gerät mit 6 GB RAM, 5 Jahre Sicherheitsupdate, also ich weiß nicht. Das ist absolut sinnlos. Das ist. Nein. Nee. Oh. Nein. Ah. Gut, okay. Also in Indien, ja, ist ja der Technikausbau. Also dort wird es vielleicht sowas wie eine Pixel 6a wird es dort zumindest mal in der Entwicklung vielleicht gar nicht mehr geben. Ja, zumindest nicht im High-End-Bereich. Natürlich haben die viel Low-End-Geräte auch, ganz klar. Aber Premierminister Modi, der hat klipp und klar jetzt eine Ansage gemacht und bestätigt 6G. Also 6G, 6G, ziemlich schwierig auszusprechen, wird nach Indien kommen. So. Jetzt, das muss man schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Bei uns gibt es immer noch Bürgerinitiativen gegen 5G. Ja? Das ist wieder, das ist als wie eine lustige Lektüre als so fürs Wochenende, ne? Wenn man was Lustiges lesen will, ja, dann nimmt man sich sowas und guckt mal, was die Tech-Gegner da alles so machen. Lustig kann man das auf jeden Fall sehen, weil hier zum Beispiel hier bei mir in der Region wurde ja massiv versucht zu verhindern, dass 5G Sender gebaut werden, aber zum Glück habe ich gute 5G-Abdeckung hier. Ne? Ist ja dumm gelaufen. Ne? Die Technik macht nicht Halt und wer eben nicht mitgeht, der wird überrollt. Ja, so einfach ist es. Ja. Tech Evolution ist genau wie die echte Evolution. Ne? Mitgehen oder untergehen. So einfach ist das. Aber es ist natürlich schon, wenn eine gewisse wenn eine gewisse Bremswirkung eintritt bei sowas, ja, dann muss man aufpassen, dass man den Anschluss eben nicht verliert als Region, denn andere schlafen nicht, ja. 6G es wird ein Riesending sein und wie gesagt, bei uns geht es hier jetzt langsam im 5G los, in China ist 5G Standard. Ja. Es ist wirklich enttarnend, wie wir als auch manchmal versuchen, wenn man so andere Staaten so diskreditieren, wie zum Beispiel China, ja, den technologischen Standard betrifft. Ich sehe hier bei Online-Händlern so, ja, alles voll, in jedem chinesischen Produkt steht ja China-Schrott und so, ne? Finde ich unmöglich. Mal abgesehen davon, dass die rassistischen Ärsche lieber die Fresse halten sollten, ja, davon mal abgesehen, ich kann nur so viel sagen. Wenn wir so fortschrittliche Technik hätten wie die Chinesen, könnten wir uns frontschreiben. Wir sind bereits jetzt abgehängt von Asien. Ja. So viel steht fest. Die haben einen 5G-Ausbau, dass einem die Ohren schlackern. Ja. Da gibt's also in den Ballungszentren, da werden die Tiefgaragen mit 5G versorgt und auch natürlich mit anderen Netzen. Ne? So ist nicht. Also das ist nicht erst seit 5G-Ausbau so. Ne? Bei uns kann man froh sein, wenn man draußen mal Empfang hat. Es, ne? Ist wirklich schlimm. Ne? Also habe letztens gerade schon wieder gesehen, im Wald ein bisschen spazieren. Ja, auf einmal wupp, kein Empfang. Stundenlang kein Empfang. Ich habe gedacht, ich bin 1970 oder so, ja. Oder 1980 oder 1990. Ich glaube, 1990 wäre es auch schön gewesen, so eine Abdeckung, aber ja, ihr wisst. Und es ist, ja, abgehängt, ne? Wupp, ab, wupp, weg vom Offline. Offline, Leute, offline. Ja, ich weiß jetzt, das ist doch schön in der Natur, mal endlich kein Empfang. Leute, wenn ich in der Natur bin und ich will keinen Empfang haben, dann schalte ich das Smartphone aus. Ja, dann schalte ich das Smartphone. Oder ich gehe einfach nicht ran. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe sogar so Disziplin, dass wenn ich unterwegs bin und ich habe keine Lust, dann gehe ich nicht ran. Glaubt ihr das? Wahnsinn, oder? Aber das Problem ist das Können. Ja, das Können. Denn als Geocacher ist das schon wieder was ganz anderes. Da ist es eigentlich ziemlich gut, wenn man Empfang hat überall. Ja? Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir hier eh schon hinten dran hängen und es wird noch schlimmer werden. Indien, ich meine, Leute, Indien kündigt vollmundig an 6G-Ausbau. Jetzt schon. Also in dieser Phase kündigen das an. Gibt es natürlich noch nicht, aber die kündigen das an. Wunderbar. Wie war das damals? Indien, Schwellenland, Entwicklungsland und andere gemeine Bezeichnungen? Leute, wir sind jetzt das Entwicklungsland. Wir sind es jetzt. China, Indien, Japan, und auch natürlich USA, muss man auch schon sagen. Ja, wobei da gibt es ein paar Einschränkungen, aber trotzdem, die haben uns das Fürchten gelehrt. Die haben uns abgehängt und Europa steht momentan ziemlich dumm da. Folge, keine Chiphersteller, ja, immer mehr aufkeimende Anti-Technik-Bewegungen. Ja, das ist ein typisches Beispiel dafür, wenn man auf einmal keine Perspektive mehr sieht für etwas, dann ist man dagegen. Ja, ist ganz klar, weil ansonsten müsste man sich eingestehen, dass wir ein Problem haben. Aber das tut man sich nicht eingestehen, sondern ne, das tut man verleumden, das Problem, und sagt dann aber, ne, ja, aber das brauchen wir ja auch nicht. Ne? Wer braucht denn schon 5G? Also, so war es doch lächerlich, ja. Genau wie damals, als die Smartphones rauskamen. Internet auf dem Smartphone, wer braucht denn so? Ich habe Internet daheim, und brauchst du das nicht auf dem Smartphone? So ein Quatsch, ja. Genau. Und damals im Internet, als Internet aufkam, Internet ist doch Quatsch, das brauche ich nicht. Ich habe meine Lexikas, ja, und brauche ich doch kein Internet, so ein Quatsch, da hört man eh nur Dummheiten drüber. Na gut, vielleicht war das letzte nicht ganz falsch, ja. Es gibt wirklich ziemlich viele Dummheiten, aber trotzdem, ja. Und wo wurde das Internet oder alle neuen Technologien in den letzten, weiß nicht, ich kann von den letzten 30 Jahren, 40 Jahren sprechen, ja, 40 Jahren, ja, jedenfalls nicht hier bei uns, sondern in anderen Ländern. Techniken wurden vielleicht hier erfunden, ja, auch zum Beispiel das WWW wurde ja in Europa erfunden, ja, CERN, aber wo hat der Siegeszug gestartet? Ja, in den USA oder in den asiatischen Ländern. Dort wird die Technik aufgebaut und dann kommt sie irgendwann nach Europa, wenn die Leute sich nicht mehr dagegen wehren können, ne? Weil sie ansonsten nämlich in die Bedeutungslosigkeit versinken, wup, und dann passiert es wieder. Ne? So. Natürlich haben die anderen dann schon wieder das Neue, das Nächste, die nächste Evolutionsstufe, und wir sind immer noch bei der alten Evolutionsstufe. Ne? Ja, und das nervt sowas und das führt dann zu solchen Konstrukten oder zu solchen Begebenheiten, dass wir zum Beispiel jetzt in Europa hier keinen Chiphersteller mehr haben, vollkommen abhängig sind von anderen, und Abhängigkeiten sollte uns jetzt langsam mal bewusst werden, ja, dass man Abhängigkeiten nicht auf Dauer halten kann. Ja? Wer denkt, dass wir immer alles von anderen Ländern bekommen, was wir brauchen, die hat sich aber mal geschnitten. Ne? Sieht man jetzt schon wieder. So einfach geht es nicht. Eine kleine Konstante, die wegbricht. Und schon bricht das alles wie ein Kartenhaus zusammen, wenn man keine eigenen im Technikbereich keine eigenen Quellen hat. Ja. Auch China musste das ja lernen, selbst China musste das lernen mit den Prozessoren, weil die auch gedacht haben, naja, wir machen unsere Sachen, ja, zum Beispiel die Entwicklung von den besten 5G-Netzen auf dem Planeten Erde, ja, aber das hat nicht gereicht, weil man vergessen hat, dass man auch die Chip-Produktion braucht, ja, und ja, dann wird halt auch mal so eine Sanktion verhängt und schon ist eine Firma in der Bedeutungslosigkeit versunken. Huawei, ne, beispielsweise. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Indien wird uns jedenfalls in der nächsten Generation von Smartphones abhängen. Ja, weil dort die Pläne jetzt schon von höchster Stelle aus ausgerufen werden. Und bei uns müssen sich die Regionen immer noch mit 5G-Gegnern rumschlagen. Ja. Also letztens bin ich mal eine längere Strecke gefahren, da habe ich an der Autobahn wieder so ein Schild gesehen, ne? Stoppt Windkraft. Was soll ich denn dazu sagen? Keine Worte. Ne? Keine Worte. Stoppt Windkraft. Naja. Gut, dann weiter. Honor zeigt ein neues Modell des Honor 70 oder die Honor 70 Reihe. Am 30. Mai soll sie vorgestellt werden und ein paar Sachen sind offenbar schon aufgetaucht. Nämlich, dass das Teil einen 54 Megapixel Sensor hat. Ja. Angeblich von Sony kommen soll. Es soll 3 Versionen geben, das Honor 70, 70 Pro und 70 Pro Plus mit jeweils dem Snapdragon 7 Gen 1 für das Schwächste, der Dimensity 8100er Chip für den 70 Pro und der Dimensity 9000 Chip für das 70 Pro Plus. Damit soll eben hier ein neues Flaggschiff, eine neue Flaggschiff-Reihe etabliert werden. Damit hat es dann auch schon die Gerüchte erschöpft. Allerdings muss ich sagen, das Wichtigste ist natürlich hier noch nicht mal angesprochen worden, nämlich der Preis. Ja, der Preis, das ist natürlich das, wo alles steht und fällt damit. Ja. Also wenn die Kamera-Arrays sich hier übrigens als wahr erweisen, sieht es schon hinten optisch etwas extravagant aus, auf jeden Fall auffällig. So, dieses Gerät wird man auf jeden Fall erkennen können. Ja, ich meine, ich bin ja schon froh, wenn irgendetwas anders ist als bei den anderen Geräten. Aber naja, ich warte immer noch auf das nicht rechteckige Phone. So, Google macht Tabula Rasa jetzt langsam. Ne? 1 Million Apps, die nicht mehr aktualisiert werden, werden gelöscht. Yep. Das ist fast 1 Million. 869.000 Apps, genauer gesagt. So. Und was ist der Hintergrund? Es gibt sehr viele Apps, bei denen es schon sehr lange kein Update mehr gibt. Ja, und da will Google jetzt aus Sicherheitsgründen, so Google, diese Apps löschen. Also wenn eine App nicht innerhalb 2 Jahre geupdatet wurde, wird dann die App gelöscht. Das sind eben jetzt 890.000 Apps. Ich finde das ein bisschen verallgemeinert von Google. Denn einige Apps müssen nicht geupdatet werden, sorry. Es gibt Apps, die funktionieren und die brauchen auch kein Update. Ganz einfach. Ich meine, sicherlich, die allermeisten Apps wären mit einem Update schon gut beraten. Aber manche Sachen funktionieren halt und brauchen das nicht. Ist klar, sind das nicht die aufwendigen, komplizierten Apps, aber genau darum geht's. Wenn ein Entwickler eine ziemlich simple App entwickelt, auf Basis von zum Beispiel dem JavaScript, von dem Java-Baukasten, was eben genutzt wird. Das Java und der Unterbau wird ja ständig geupdatet von Google. Aber die App funktioniert und funktioniert und funktioniert, weil sie gut programmiert ist, übrigens, so wie es Google auch verlangt eigentlich. So. Es werden keine neuen Funktionen hinzugefügt. Die App macht, was sie soll. Und dann wird sie gelöscht. Weil sie nicht geupdatet wurde. Das finde ich ein bisschen unfair. Und es sind einige Apps, die davon betroffen sind. Übrigens gibt es auch, in der Vergangenheit gab es schon Apps, die damit Schwierigkeiten hatten. Es gab zum Beispiel mal dieses Clock Sync. Für die interne Uhr auf die extrem genaue Atomzeit einzustellen, ja, über einen Server. Die gibt es leider nicht mehr. Ich habe zwar eine Alternative dafür gefunden, schade, die alte App hat mir doch dann besser gefallen. Ja. Gibt es aber nicht mehr. Dann gibt es Apps, die installiert man und dann kommt eine Warnung, dass die für ein altes Gerät gemacht ist, dann nicht mehr funktioniert. Oder zwar weiter funktioniert, aber jedes Mal diese blöde Benachrichtigung kommt. Ja. Da ist zum Beispiel eine ganz bekannte App, ist zum Beispiel Barcode-Scanner. Ja. Die App ist super und ich möchte keine andere, weil die funktioniert. Und trotzdem, ja, gibt es diese Warnung, die ist zu alt und hin und her. Zum Glück kann man die dauerhaft dann wegmachen. Also wie gesagt, ich finde es leider sehr, sehr schade, was Google da macht. Ich kann es bei einigen Apps natürlich verstehen, weil es da auch tatsächlich Apps gibt, die tatsächlich nicht mehr funktionieren, weil sie eben nicht geupdatet wurden und manche Programme, Routinen eben nicht mehr vorhanden sind. Nur dieser große Schritt hier, die alten Apps alle rauszuschmeißen, ohne zu prüfen, ob denn das überhaupt sinnvoll ist, die App abzudaten oder ob die einfach nicht so funktioniert, wie sie ist, ja, finde ich halt schon ziemlich heftig. Ja. Naja. Übrigens, nur mal so, also 68% der Apps bisher wurden in den letzten 2 Jahren mit einem Update versehen. Also 68%, ne? Das heißt, im Umkehrschluss 32% sind nicht geupdatet worden und werden dann gelöscht. Hoffentlich sind da einige Entwickler jetzt noch aufgewacht und machen noch schnell irgendein Update. Irgendein Update, mir egal. Ja, Hauptsache irgendwas, damit die App nicht verschwindet. Ja, mach ein paar Codezeilen rein. Ja, oder ändert die Einschaltmeldung oder was weiß ich. Ja, Hauptsache, die App wird nicht gelöscht. Ja. Ich kann es verstehen, dass es nervt. Denn wenn eine App funktioniert, kein Update braucht, und meistens auch, ne, bei den Entwicklern die App eingestellt wurde, ohne jetzt eine große Gewinnabsicht zu machen. Jetzt muss man da wieder eingreifen. Viele werden da die Apps nicht eben updaten, weil sie einfach sagen, nö, mache ich nicht. Also wenn mich Google dazu zwingen will, ich habe die App kostenlos zur Verfügung gestellt, die funktioniert, alles wunderbar, jetzt, ich habe keine Zeit für so einen Kram, was Google will und fertig. Ja, so. Ja, übrigens, um jetzt noch zu einem anderen Thema zu kommen, es ist tatsächlich ein prominenter Entwickler, der jetzt die Schnauze voll hat, aber nicht wegen dem, aber wegen dem Gebaren im Store, im Play Store jetzt generell. Und leider ist es der Entwickler von Fair Email. Das ist mein absolut favorisiertes E-Mail-Programm. Das ist mit Abstand das sicherste E-Mail-Programm auf Android, aber mit Abstand. Das ist nämlich das einzige Programm, das die Tracking-Pixel selbst dann eliminiert, wenn man sagt, man möchte die Bilder, also die Bilder angezeigt bekommen. Die Tracking-Pixels werden trotzdem nicht angezeigt. Und Tracking-Images, ja, also auch Werbe-Images und so weiter, die eben Tracking verursachen. Hat noch viele andere Funktionen, auch das Zurückstellen der Nachrichten, das heißt, man kriegt sie dann nochmal zugestellt, wie als ob die gerade ankamen. Ja. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, das kennt man ja von Gmail. Ja. Dieser Entwickler hat jetzt alle seine Apps aus dem Play Store genommen, inklusive Fair Email. Ja, das bedeutet, es gibt kein Fair Email mehr. Aber der Entwickler ist so frustriert, dass er komplett die Entwicklung eingestellt hat, auch auf anderen Plattformen, auf denen Fair Email verbreitet wird, zum Beispiel eben zum Download bei GitHub oder auch unter F-Droid, ja, dem alternativen Store für Android. Ist die App nicht mehr, wird die App nicht mehr aktualisiert. Aus dem Play Store ist sie schon rausgenommen worden. Das heißt, die gibt es dort nicht mehr. Das hat der Entwickler selbst gemacht. Im F-Droid Store gibt sie noch. Und bei GitHub kann man das Archiv noch herunterladen. Allerdings ist das Projekt archiviert. Das heißt, inaktiv. Und das bedeutet faktisch das Ende von Fair Email. Das Programm bleibt bestehen. Es gibt keine weiteren Updates mehr. Der Entwickler sagt, wenn es ein größeres Sicherheitsproblem gäbe, das viele Nutzer betreffen würde, würde er es nicht ausschließen, vielleicht noch ein Update zu rauszubringen, auf anderen Wegen, zum Beispiel über GitHub oder eben über F-Droid, ja, aber das ist nicht raus, nur vielleicht, also momentan hat er wohl überhaupt keine Lust mehr und hat alles eingestellt. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Anlass war nämlich eine ziemlich, dumme Sache. Die Fair E-Mail wurde als Malware eingestuft, weil angeblich das Telefonbuch übertragen wird. Das ist natürlich falsch. Die App ist eben Open Source, kann man einsehen. Was hier gemacht wurde, die Bilder wurden aus einem Dienst abgerufen, E-Mail-Adressen verglichen und abgerufen, wenn man das wollte. Das muss man also einstellen, dass das gemacht wird. Ja. Und dann wurden die Bilder verglichen. Zum Beispiel bei GMX kann man ja so ein Avatar festlegen, ja, und das wird mit übertragen, ja? Und wenn man dann eine Anfrage stellt und guckt eben die App nach der E-Mail-Adresse, tut die kurz anmailen sozusagen, ja, und schaut, ob da dann ein Bild quasi mit übertragen wird. Wenn ja, wird es gespeichert in der Kontaktliste. So. Und das war Google wohl zu suspekt. Der Algorithmus hat hier dieses interpretiert als Versuch, das Telefonbuch zu übertragen. Er wollte das zwar klarstellen, aber bei Google war niemand erreichbar. Es gibt keine Möglichkeit, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Es wird auch keine Möglichkeit vorgeschlagen. Im Gegenteil, es heißt sogar, man sollte darauf verzichten. Und es gibt auch keinen Ansprechpartner, bewusst kein Ansprechpartner. So. Und dann hat er gesagt, so, jetzt reicht mir's. Ich mach das nicht mehr. Ende. Tschüss. So, und jetzt, ja. Ist es äußerst übel für die Leute, die eben Fair E-Mail nutzen, weil das, wie gesagt, das beste und sicherste Programm ist für Mails auf Android. Aber ich kann auf der anderen Seite den Entwickler absolut verstehen. Ich hätte es vielleicht an seiner Stelle genauso gemacht. Denn was soll er denn jetzt machen? Schon ziemlich frustrierend. Ne? Dasselbe ist übrigens auch einem anderen Entwickler passiert, nämlich der Entwickler von Total Commander. Google droht auch dem mit Rausschmiss, ja, weil die APK-Installation von sich selbst sozusagen, ja, möglich war. Und offenbar ist das jetzt auch schon nicht mehr okay. Und von daher auch hier gibt es wieder Ärger. Ihr seht, also es ist richtig frustrierend momentan, überhaupt irgendetwas im Play Store zu machen. Und ich finde, das war für mich der größte Hammer bei den Android News diese Woche, dass Fair E-Mail nicht mehr länger existiert, also dass es nicht mehr aktiv gemanagt wird. Das ist wirklich ein herber Verlust für die gesamte Plattform und ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Klar, im Moment kann ich Fair E-Mail noch ohne Probleme nutzen, aber wie lange? Wie lange kann man ein E-Mail-Programm noch nutzen ohne Sicherheitspatches? Ja, 2-3 Wochen, 4 Wochen vielleicht, wenn ich ganz mutig bin, vielleicht 2 Monate. Danach ist es unverantwortlich. Ja? Und Active Development. Jetzt kann ich höchstens noch warten, bis Thunderbird kommt. Ja, den würde ich auch noch vertrauen. Das soll ja portiert werden auf Android. Nur das wird noch eine geraume Zeit dauern. Und ja, sowas wie eben diese Pixel, diese Tracking-Pixel hat das Teil auch nicht, für die auszublenden, dauerhaft auszublenden, auch wenn man die anderen Bilder einblendet. Also bleibt nur K9-Mail. Von dem bin ich ja weggegangen zu Fair-E-Mail, weil es einfach, ja, für mich einfach nicht zeitgemäß war, das Design und auch das Handling von den Mails, und ich empfand es dann auch nicht mehr als sicher. Und hier gibt's auch nur eines, ja, entweder voll alles anzeigen oder nichts anzeigen. Ein Filter für die Tracking-Pixel oder Tracking-Bilder gibt es nicht. Schlimmer noch, es gibt noch nicht mal ein Text-Only-Mode in K9-Mail, wo man sagt, nö, also tut mir leid, also wenn da die Tracking-Pixel nicht ausgefiltert werden, dann ist mir das alles zu haarig. Ich will nur mit Text arbeiten, ohne dass jemals HTML aktiviert wird in den Mails. Kann man nicht machen bei K9-Mail. Übrigens geht das bei Fair-E-Mail. Ist also wirklich äußerst schlecht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen will. Für die Leute, die Gmail benutzen, ist das alles wunderbar. Ja, die haben auch einen wunderbaren Spam-Filter drin, der alles ziemlich verlässlich rausfiltert. Hut ab vor Google da natürlich mit Gmail. Wirklich für Normalos, sage ich mal, die sicherste Möglichkeit, einfach Gmail benutzen. Ja. Aber hier, ich habe eben einen wirklich sicheren Mail-Betreiber, ja, also sicherheitstechnisch gesehen, ja, nur eins ist schlechter und viel, viel unsicherer als bei Gmail. Die Privatsphäre ist dort wunderbar und über jeden Zweifel erhaben. Nur die Sicherheit, was die ankommenden Nachrichten betrifft, Spamfilter gibt es gar nicht. Es muss ja sicher sein, also kann die Mail auch nicht gescannt werden von einem System bei dem Mail-Anbieter, wenn das gemacht werden kann, ist die Mail per se nicht mehr sicher. Sehr logisch. Ja. Also kommen die quasi ungefiltert. Die Spam-Erkennung von Fair-E-Mail ist eine Katastrophe. Übrigens von jedem E-Mail-Programm, das ich bisher kenne. Selbst Thunderbird auf dem Desktop. Ja, die Spam-Erkennung ist wirklich nicht gut. Mit Spam-Assassin ist es etwas besser. Ja, das habe ich dann aktiviert in Thunderbird. Dann ist es ein bisschen besser, aber weit, weit weg von der Qualität von Google. Ich habe viele False Positives, ja, und viele, viele Spam-Mails kommen durch. Also das ist nicht gut. Und da hat Google halt einen Riesenvorteil mit der perfekten Spam-Erkennung. Übrigens, Thunderbird ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo das Problem liegt bei solchen Sachen, wenn Tracking-Pixel nicht automatisch deaktiviert sind. Immer. Ich habe ein False Positive im Spam-Ordner. Den klicke ich an, weil ich weiß, okay, das ist kein Spam. Ne? Sehe ich schon am Titel, am Absender und so weiter. Oh nee, der ist falsch da reingekommen. Wunderbar. Also anklicken. Also dann die Mail verschieben. Die Mail wird verschoben. Und was passiert? Die nächste Mail geht auf. Und damit ist man schon am allerwertesten. Weil in dem Moment hat sich die Mail, die andere Mail, die echte Spam-Mail, geöffnet im Spam-Ordner. Das war's. Es gibt, glaube ich, eine Funktion, wo man das ausschalten kann. Nur, ihr wisst, solche Kleinigkeiten sind eben problematisch. Das heißt, es sollte zum Beispiel im Spam-Ordner dann eben nicht passieren oder es sollte eben sichergestellt sein, dass da ja nichts aufgerufen wird, wenn so etwas mal passiert. Und es ist mir tatsächlich mal passiert, auch im Smartphone. Ich habe zu schnell reagiert, habe statt auf Spam, kam wieder eine Spam-Nachricht in den Posteingang, habe statt auf Spam, gibt es ein Feld Spam, in der Benachrichtigung habe ich quasi daneben getippt und die Mail ist aufgegangen. Inklusive Tracking-Pixel, aber zum Glück hat Fair-E-Mail die gleich gefiltert, wurde mir auch dann gesagt, alles wunderbar. Ohne das, bam, und schon ist man exposed. Heftig, heftig. Ja, E-Mail bei Android, jetzt also eine ganze Nummer unsicherer. So, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist jetzt im Kommen. Ja, schneller und effizienter. Wollte ich mal erwähnt haben, die bange Frage ist natürlich, wie heiß wird der Prozessor? Ja, das werden wir erst in den nächsten Wochen, Monaten sehen. Das ist ein neuer Fertigungsmechanismus. Deswegen kann es durchaus sein, dass der tatsächlich etwas kühler ist. Das ist auch sehr, sehr notwendig. Wir wissen, Snapdragon 8 Gen 1, mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern und jede ernsthafte Tech-News-Plattform hat es auch schon bemerkt, dass die Dinger viel zu heiß werden, deswegen runtertakten. Und die Benchmarks haben ja dann auch gezeigt, dass Snapdragon hoffnungslos hinter den MediaTek-Prozessoren hinterherhängt. Bei dem Snapdragon 8 Plus Gen 1, da haben die natürlich in den Benchmarks wieder kräftig aufgeholt. Ja, und jetzt ist eben nur die Frage, wie heiß werden die Teile? Wenn die natürlich auch wieder permanent runtertakten, dann wird es in der Praxis nicht viel helfen. Dann wird es nur helfen für die Benchmarks, aber eben nicht für die reale Benutzung, wenn man da mal eine halbe Stunde zockt und vielleicht sogar noch das Ladegerät anschließt, dann hat man hier eine Dia-Show und sonst nichts. Also das wird sich noch zeigen beim 8 Plus Gen 1, ob das hier besser ist. Lässt aber mal hoffen, weil eben, wie gesagt, die Fertigungs Straßen jetzt ganz anders sind. Das ist eine ganz andere Fertigungsart, die benutzt wird als beim 8 Gen 1. Übrigens, ja, der Snapdragon heißt Snapdragon 8 Plus Gen 1 und nicht Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ja, nur um es mal richtig zu stellen. So, Pogo Watch, die ist jetzt reviewed worden. Das setze ich am besten einfach einen Link dazu. Ist eine ganz einfache Smartwatch mit den Grundfunktionen, so wie viele Smartwatches eben sind. Und ehrlich gesagt, 90% der Menschen brauchen auch nicht mehr. Deswegen ist das eigentlich ganz okay. Die Uhr selbst ist ziemlich günstig. Ich meine, was gelesen zu haben von 79 Euro. Ja. Also für jemand, der eine Fitness-Smartwatch benutzt mit Notifications, ohne dass man sie beantworten kann, in einem schönen Format und ja, sieht optisch eigentlich auch ganz okay aus und die Benutzeroberfläche ist ebenfalls schön gelungen. Der kann sich die mal angucken, die Pokéwatch. Aber wie gesagt, der gesamte Review ist in den Shownotes verlinkt. Dann haben wir OnePlus. Da habe ich ja noch gesagt, da komme ich noch dazu. OnePlus hat ein Problem mit den Smartphones offenbar bekommen. Die bringen viel zu viele Modelle raus. OnePlus Ace Racing Edition ist jetzt rausgekommen mit einem Dimensity 8100 Max und damit kommt schon wieder ein neues Modell auf den Markt. Es ist wirklich eine Katastrophe, Leute. Auch wenn es natürlich schön ist, dass der Dimensity 8100 Max jetzt hier dabei ist und also noch weiter optimiert, 6,59 Zoll Full HD Plus IPS Screen, 120 Hertz Refresh Rate, ja, also das ist alles ganz, ganz schön. Es gibt Versionen mit bis zu 12 GB LPDDR5 RAM und 256 GB Storage. Da könnt ihr schon erahnen, das Teil gehört zu den Flaggschiffgeräten und bringt einiges an Leistung. Aber es gibt zu viele Modelle. Es sind einfach zu viele Modelle momentan. Jetzt ist auch global schon vorgestellt worden auf einer Pressekonferenz hier das OnePlus Nord CE 2 Lite. Also es wird wirklich abstrus momentan. Also wirklich abstrus. Das ist ein Mid-Range-Gerät vielleicht auch Low-End-Gerät, könnte man sagen, mit einem Snapdragon 695, 5G-Chipsatz, 6 GB RAM, 128 GB Storage, also ungefähr so wie das Pixel 6a von der Ausstattung her. Und das kostet 299 Euro. Vom Preis her geht das sicherlich absolut in Ordnung. Ne? Gut, das ist das eine, aber es ist noch ein anderes rausgekommen, und zwar das OnePlus Nord 2T. Das OnePlus Nord 2, das ist das, was ich habe in der Pac-Man Edition. Ja, das ist noch nicht lange auf dem Markt. Und jetzt ist eben schon wieder ein 2T rausgekommen. Das kommt mit dem MediaTek Dimensity 1300 Prozessor, ist damit natürlich wesentlich schneller als das Gerät mit dem 1200er Dimensity Chipsatz. Ganz klar, ist auch eine ganz neue Generation. Das ebenfalls mit bis zu 12 GB RAM und 256 GB Storage zu bekommen. 4500 mAh Akku und ist damit deutlich besser als das OnePlus Nord 2 5G. Definitiv, das kann man absolut so sagen. Die Kameras, einmal eine 50-Megapixel-Kamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Monochrom-Linse. Ja, das ist auch eine kleine Änderung da an diesem Gerät hinsichtlich vom oder zum OnePlus Nord 2 5G. 6,43 Zoll AMOLED-Screen und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das ist so wie bei dem Nord 2, ganz normal. Und jetzt Achtung, jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's. Das erscheint mit Android 12. Und für das Nord 2 gibt's noch kein Android 12. Ich hab auch wirklich gesagt, jetzt mittlerweile nur noch wenig Hoffnung. Ach so, habe ich den Preis schon gesagt? Nein. Die größte Version, 12 GB, 256 GB, kostet 499 Euro. Damit liegt es bei dem Preis, was auch das Nord 2 5G gekostet hat. Deswegen ist ja ganz klar, also wer sich jetzt ein Nord 2 kaufen will, der muss auf jeden Fall das OnePlus Nord 2T kaufen. Ja. Die bange Frage ist aber dann halt, Mensch, was ist denn jetzt hier los mit dem OnePlus Nord 2 5G? Ja? Wann kommt Android 12? Wird es das überhaupt noch kommen? Wie sieht der Support aus? Wird das Teil jetzt fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel? Ich meine, es kommen so viele Geräte raus, im High-End-Bereich, im Mid-Range-Bereich, im Low-End-Bereich. Und zwischendrin ist ein Modell, das einfach so rauskam und jetzt von monatlichen Erscheinungen kann man schon fast reden, ja, bei OnePlus ständig weiter nach hinten gedrängt wird. Das ist nicht gut. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass es 3 Jahre mindestens Support gibt für das OnePlus Nord 2 5G. Ob das jetzt noch so stimmt, das wird sich erst zeigen. Ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch und das wäre natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn sich das herausstellen würde, dass es eben nicht so ist, weil das wurde dahingehend gekauft. Da war aber halt OnePlus gerade im Umbruch. Ne? Von OnePlus war man eigentlich gewohnt, dass es sehr, sehr lange Updates liefern und die Aussage 3 Jahre für das Nord 2 ist dann auch absolut okay gewesen. Die wurde auch erneuert bei der Pac-Man Edition, von daher gehe ich mal davon aus, dass das dann eben auch für letztes Jahr zählt, ja, also 2021, und das heißt, es gibt Updates bis 2024 und nicht etwa hier nur bis, was weiß ich, ja, 2023 oder so, ja, also mindestens 2024. Und ja, von daher, ich bin etwas geknickt, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, ich habe die Befürchtung ja schon ein paar Mal geäußert, ich glaube nicht, dass das OnePlus hier die Möglichkeit hat, alle Geräte vernünftig zu versorgen. Und man sieht ja, dass da schon irgendetwas nicht stimmt. Das Original Nord, also das alte Nord, hat Android 12 jetzt bekommen. Nord 2T wird mit Android 12 schon ausgeliefert und das Nord 2 5G hat noch Android 11. Also das ist wirklich, wirklich übel. Und da bin ich mal gespannt, was da noch auf die OnePlus-User zukommt. Wow. Ehrlich gesagt, so ein bisschen bereue ich nicht von der Leistung her. Das Ding ist super performant. Ich liebe den Dimensity, die 1200-Chip da drin. Super genial. Ja. Aber hinsichtlich dieser unklaren Situation und dieser Massen an verschiedenen Versionen, die von OnePlus herauskommen, verliere ich so langsam das Vertrauen in eben diese Update-Politik. Da wäre ich vielleicht dann doch mit einem Fairphone 3, Fairphone 4 besser gefahren. Ist das jetzt das Fairphone 4 oder das Fairphone 3? Ja. Da wäre ich wohl, ja, Fairphone 4. Da wäre ich mit dem Fairphone 4 besser gefahren. Fairphone 4. denn da wäre zumindest mal 5 Jahre Update-Garantie. Und ganz einfach, die haben sonst keins. Es gibt immer nur ein neues Modell und fertig. Und dann wäre ich damit auch zufrieden gewesen und es hätte keine Unsicherheit gegeben. Ja, aber halt, naja gut, das Gerät ist halt selbst recht schwach auf der Brust, das muss man halt sagen. Ne? Das Teil mit dem Dimensity-Chip 1200, ich wäre natürlich Feuer und Flamme gewesen dafür. Naja. Nun gut, wie auch immer, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Jo, und das waren dann auch die Themen. Dann komme ich jetzt noch zur App der Woche. Ach so, vielleicht noch ganz kurz, bevor ich zur App der Woche komme. Es gab ein Update des Play Stores für das Web. Das sieht jetzt komplett anders aus. Sehr gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Aber okay, ich meine, man wird sich dran gewöhnen. man muss sich dran gewöhnen. Insgesamt, optisch sieht es gut aus, aber wenn man jetzt halt Apps sucht, es wird immer schlimmer, Apps zu suchen. Ja, aber das Problem gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Okay. Was soll's. Auf jeden Fall wollte ich es nochmal sagen, also erschreckt nicht, wenn ihr euch einloggt, gibt einen komplett neuen Play Store im Web. Auf dem Smartphone hat sich hier nur ein paar Farbschraffierungen geändert, sonst nichts. So, jetzt aber die App der Woche ist diesmal Anime Color Light. Jawohl. Ein Malen nach Zahlen Programm. Ja. Ganz, wer kennt es noch? Das ist super schön, ja. Malen nach Zahlen. Hier wurde das adaptiert in das, in eine moderne Form. Das heißt zum Beispiel, dass die Schraffierungen, also die, oder sagen wir mal eher die Farbunterschiede automatisch gemacht werden. Das ist für manchen zwar, für jemand, der selbst zeichnet, ist das sicherlich verrückt, ja, und das geht ja gar nicht, ja. Aber wenn man eben schnell das Bild, oder was ist schnell? So schnell geht's nicht, komme ich gleich noch dazu. Wer das Bild aber eben einfach malen möchte, eben ohne Vorkenntnisse, der findet dort ein ziemlich befriedigendes System, bei dem man eben zum Beispiel nummerierte Flächen, ja, die Farbe auswählt, die Fläche anklickt und zum Beispiel die Schraffierungen oder die Schattierungen, die werden dann automatisch gemacht, die muss man nicht mit dort einbringen irgendwie. Und deswegen macht es auch sofort meiner Meinung nach ziemlich viel Spaß. Es gibt zwar jede Menge Werbung, allerdings eine gute Nachricht ist, wenn ihr zum Beispiel den DNS-Server, einen Private-DNS-Server eingestellt habt von AdGuard, ja, dann wird hier so gut wie keine Werbung angezeigt. Ist gemein, aber es ist so. Ja, nur mal so, es gilt übrigens auch für viele andere Apps, ja, könnt ihr euch schon merken, also die Adresse müsst ihr dann private DNS aktivieren und dort dann dns.adguard.com Match.com eingeben und schon werden viele Werbeanzeigen nicht mehr angezeigt, weil die schon vom Server aus quasi herausgefiltert werden. Ja. Aber da werde ich euch noch an einer anderen Stelle mal das genauer erklären, wie ihr das im Android-Handy verwalten könnt. Okay, aber zurück zum Anime Color Light. Es sind sehr viele schöne Bilder drin, die sind dann auch kostenlos, die meisten jedenfalls, ja, die ihr dort auswählen könnt. Und übrigens werdet ihr am Anfang gefragt, ob Zugriff erlaubt werden soll auf die Bilder, die auf eurem Handy sind. Und wenn ihr Nein sagt, dann könnt ihr das Spiel trotzdem noch nutzen. Also wenn ihr sagt, nicht zulassen, ja, dann wird es trotzdem funktionieren. Eure Ergebnisse wurden auch gespeichert. Keine Ahnung, wieso das funktioniert. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Also man muss nicht unbedingt da Zugriff gewähren. Möglicherweise würde das Speichern von diesen Bildern als JPEG zum Beispiel verhindern, aber das könnt ihr ja dann sehen und gegebenenfalls dann eben doch nochmal zulassen. Ja, also insgesamt, wie gesagt, finde ich das sehr, sehr schön. Die Menge an angebotenen Bildern ist schon mal gut und also die Motive natürlich auch sehr schön, meiner Meinung nach. Die Einfachheit ist auch da. Vielleicht die Farbauswahl, diese Palette, die sieht ein bisschen unspektakulär aus. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber es ist trotzdem funktionell genug, so dass das also dann halt auch Spaß macht. Und man kann auch erkennen, wenn eine Farbe voll ausgemalt ist. Ist übrigens nicht ganz so einfach, wie ihr denkt, weil manchmal muss man wirklich ganz feine Linien setzen. Oder Bereiche setzen, da muss man dann sehr weit herauszoomen und manchmal ist es auch schwierig zu finden, wo muss denn noch ein Bereich ausgemalt werden. Da kann man dann aber Hilfe sich holen und da muss man dann sich eine Werbung angucken und dann kriegt man zum Beispiel gezeigt, wo die und die Farbe denn noch aufgefüllt werden muss. Weil wie gesagt, manchmal ist es wirklich schwierig zu erkennen, ganz kleine Bereiche, die man eben kaum findet. Ja. Also ein bisschen knifflig ist es schon, aber so soll das meiner Meinung nach ja auch sein. Es soll ja nicht einfach nur wildes Rumtippen sein und dann ist alles fertig und tschüss. Ja. Also das ist schon gut so, dass es eben ein bisschen anspruchsvoller ist, um diese Bilder auszumalen. Aber genau das ist es übrigens. Ihr habt Bilder und ihr müsst die ausmalen. Ja, wie im guten alten Malbuch oder eben wie beim Malen nach Zahlen damals konnte man ganze Bilder malen, ja, und mit echten Farben, ja, in echter Leinwand, genau, nur dass eben auf diese Leinwand das Motiv schon quasi als Umriss drauf gedruckt war und entsprechend festgelegt war, ne, das ist Farbe Nummer 4, das ist Farbe Nummer 5 und dann könnt ihr das eben schön malen und dann eben habt ihr ein Bild gemalt. Ja, ist doch super. Finde ich ganz, ganz toll. Und dass sowas in der digitalen Welt übernommen wurde, finde ich auch schön. Und übrigens klar, das hier ist natürlich, wie der Name schon sagt, sind Anime-Bilder. Da gibt es noch mehr von derselben Firma übrigens. Aber es gibt auch andere Themen mit dieser Art von Malen nach Zahlen sozusagen nur als Erwähnung, da könnt ihr im Play Store mal gucken. Anime Color Light jedenfalls, kostenlos im Play Store, wird über Werbung finanziert und das war App der Woche, weil es eben eine schöne Auswahl von kostenlosen Bildern bringt und das Malsystem eben auch Spaß macht. Und zwar sofort, also beim Ausprobieren hier der App, bin ich sofort hängen geblieben, habe einfach weitergemacht, dann musste ich mich zusammenreißen und sage, jetzt höre ich mal auf, ja, sonst wird es hier nichts mehr mit dem Netcast. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, dass man so gefesselt wird und das macht ja eine App der Woche hoffentlich dann auch aus. Also Anime Color Light kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Shownotes, die Themen und Links zu den Sachen, die heute angesprochen wurden, in den Shownotes. Und diese wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum Herunterklappen, ja, oder was weiß ich. Irgendwo müssten die sein, vielleicht sind sie auch schon auf dem Screen. Und dann könnt ihr euch von dort aus eben weiterklicken. Dann war es das, glaube ich, auch. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.